Jo, schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das hören mögt, den anderen Tag oder guten Morgen oder was auch immer. Ja, ich habe in der letzten Folge gelernt, dass ich das Intro gleich runterziehen muss, weil sonst höre ich mich nicht mehr so richtig. Ja, wir lassen das im Hintergrund nochmal auslaufen. Am Skypophon habe ich den Andi und ja, wir begrüßen euch zur dritten Ausgabe der Netzgespräche. Hallo. Jo, hallo. Ja, das Intro läuft noch. Von daher würde ich sagen, fangen wir noch nicht an, sondern machen einfach noch so, ja, lassen einfach nochmal reinlaufen. So, das ist irgendwie abgehackt. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber... Good morning, gentlemen. Ja. Oh, hello, Joe. I have a number here. Got a cigarette. Legen wir noch ein bisschen Musik in den Hintergrund, wie wir das in den anderen Folgen bisher auch hatten. Everybody knows it but us. Well, I thought since you bought my first number, you might be interested, but maybe we better listen to it, Skeets. He brought us luck the last time. What's the number, Joe? I wrote it for a friend of mine. So, ich glaube, die reden gar nicht mehr so lange. Gucken wir einfach mal. Da wir eh lauter sind, fangen wir doch einfach mal an. Jo, wo fangen wir denn an? Den Andi habe ich dran. Den Andi, den kenne ich eigentlich gar nicht. Den Andi kenne ich nur aus dem Skype. Aus dem Twitter. Aus dem Twitter. Und da haben wir uns gefunden, weil wir lustigerweise aus der gleichen Stadt kommen. Ja, so schaut es aus. Und dann folgt man sich und, Liest man sich. Und hier ist es nicht so wie in Berlin, wo die ganzen anderen großen Podcasts herkommen, sondern ja, wir kommen aus Fulda und da ist irgendwie nichts los. Wenn du da mal so lokale Tweets oder lokale Google Plus Postings oder sowas verfolgst, da gibt es so 3 oder 4 oder 5 Leute. Davon bin einer ich. Einer ist der Andi. Der andere ist der Henning. Den hört man vielleicht hier auch irgendwann nochmal. Und dann schaut es auch schon arm aus. Da gibt es noch so den ein oder anderen Webentwickler und jemanden von der Zeitung. Aber das ist alles, ja, ich weiß nicht, das ist alles so straighter Content, ne? Ja, das ist also nur Werbung, gibt es auch viel im Hashtag Fulda. Ja, da ist ziemlich mau. Genau, da ist irgendwie noch nicht so viel los und keine Ahnung. Twittern tun wir ja schon. Jetzt nehmen wir hier mal einen Podcast auf und bringen da auch mal ein bisschen Audio in die lokale Umgebung rein. Mal schauen. Jo. Ich weiß nicht, ob es so viel bringt, sich mit lokalen Themen auseinanderzusetzen, aber ich wollte, bevor wir damit anfangen, erst nochmal so kurz 2, 3 Hausmeister-Themen behandeln. Die Hintergrundmusik. Ich weiß, dass den Soundbed irgendwie viele Leute oder ja, das trennt die Leute. Manche mögen das, manche könnten damit überhaupt nicht. So der typische Podcast ist ja eigentlich eher ohne Soundbed, oder? Was meinst du? Du kennst, glaube ich, auch eher so soundlose Podcasts. Also die meisten sind ohne, aber ich stelle es jetzt nicht. Ja, der geil ablabern Podcast, von dem ich hier ursprünglich irgendwie herkomme, die haben irgendwie auch mit Sound angefangen und so bei Radiosendungen ganz früher, Evosonic Radio kommt mir da so in Erinnerung, die hatten es auch sogar bei den Nachrichten so ein bisschen Musik drunter und ich fand es eigentlich immer ganz nett und da habe ich mir gedacht, ich baue das auch mal ein und mir persönlich hilft es irgendwie, weil ab und zu hat man halt schon nochmal eine Gesprächspause, die daraus resultiert, dass man sich hier irgendwie nicht in die Augen guckt, sondern schon übers Netz connected ist. Und bevor du da die Stille hast, finde ich so ein Soundbed ganz hilfreich. Und ja, wenn es nicht total stört, würde ich das gerne erstmal dabei behalten. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Ja, und dann... Mich stört es jetzt nicht. Das ist gut. Das finde ich gut. Steigen wir doch mal ein. Was hast du denn auf dem Herzen, Andi? Worüber würdest du denn gerne mal reden? Ich habe immer gedacht, wir fangen mal an, über die Krawalle da in England zu reden. Beziehungsweise über die Ideen, die jetzt aufkommen über Kommunikationsüberwachung. Ja, die resultiert ja irgendwie daraus, ne? Ich musste erstmal ganz kurz irgendwie so die Story zusammenkriegen, weil das ja auch schon wieder den einen oder anderen Tag her und die Medien sind ja relativ kurzlebig. Das war irgendwie, da wurde einer von der Obrigkeit irgendwie angeschossen. Und da war. Nee, der wurde erschossen sogar. Der wurde erschossen, genau. Und da war die Frage damals noch, ob ob er zuerst geschossen habe oder nicht, oder? Ja, aber das ist mittlerweile bewiesen, er hat gar nicht geschossen. Aha, genau. Und das. Und die Polizei hatten halt erschossen dann einfach. Ja, genau. Und das war damals noch nicht so. Das Anzeigen, dass er schießen würde oder so. Ja, und das war irgendwie alles noch nicht so richtig klar. Und die Bevölkerung vor Ort hat es irgendwie mitgekriegt und hat halt Radau gemacht, weil sie zu den. Ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal Bullen. Ja, weil es da irgendwie die Diskussion aufkam, so hier gebt es doch mal zu und dann ist alles okay, aber leugnet es nicht. Korrekt? Ja, es kommt ungefähr hin. Ja, da war der Protest auch so legitim. Ja, genau. Und als dann irgendwie nichts passiert ist, gab es dann halt Stress, ne? Mehr Protest. Ja. Und dann ist halt irgendwann ausgeufert und die Polizei hat sich fatalerweise zurückgezogen. Und in diesem Leerraum kam halt ein krimineller Krawallmacher, also dann halt Plünderer zum Beispiel. Da würde ich gerne mal fragen, ob du weißt, wie das in England generell ist, weil was ich zum Beispiel weiß, ist, dass so der oder glaube zu wissen ist, dass dieser Bobby-Polizist oder Verkehrspolizist oder der typische, den du da in der Stadt triffst, die sind ja, glaube ich, gar nicht bewaffnet, oder? Die sind nicht bewaffnet, nee. Und diese Einheit, die war dann aber schon bewaffnet, weil das waren irgendwie Special. Ja, das war so wie die englische, so eine englische FEK halt, also die waren halt bewaffnet mit Schutzweste und Schild und Maschinengewehr. Ah, okay. Ja gut, ja, vom Prinzip ist es ja eigentlich auch egal, wie die Vorgeschichte ist, weil das, was sich daraus entwickelt hat, ist irgendwie, steht ja in keinem Verhältnis dazu, oder? Weil das geht ja schon richtig ab. Ja, das Problem ist halt, jetzt wird halt auf Social Media herumgehackt, also über Facebook, über Twitter und auf Blackberries, weil die haben so verschlüsseltes Kommunikationssystem. Ja, ne. Und deswegen wollen jetzt überwachen halt jetzt, also beziehungsweise abschalten. Also die hacken jetzt nur darauf rum und andere Ursachen werden so Hund und Teppich gekehrt. Ja, das ist so wie der deutsche Politiker, der irgendwie das Killerspiel für den Amoklauf verantwortlich macht, ne? Weil das irgendwie naheliegend, ja, genau, ist und wahrscheinlich ist da bei den Verantwortlichen auch noch diese Revolutionen, die da im arabischen Raum Anfang des Jahres irgendwie zugange waren, wo ja auch wieder von den Medien hochkam, dass das alles irgendwie über Twitter und Facebook koordiniert war und da ist wohl jetzt wieder ein Schuldiger gefunden, ne? Ich habe auch, die nutzen ja, glaube ich, auch irgendwie Gesichtserkennung und hier und da, aber Ja, das ist besonders krass. In London gibt es 500.000 Kameras. Ja, das stimmt. Das ist nur London. Ja, das ist sehr krass. Das war schon lange her, ich glaube, wie alt war ich da? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Das war, bevor ich 18 war. Also das ist schon gut über 10 Jahre her. Da war ich mal in London gewesen. Da ist mir das aber gar nicht so aufgefallen. Also das ist mir schon aufgefallen, dass in so Einkaufsvierteln, belebteren Straßen und sowas, da hast du ab und zu mal was gesehen, aber ansonsten war das damals noch alles relativ dezent, aber jetzt so inzwischen ist es ja auch nicht mehr. Die hängen ja schon öffentlich überall rum. Ja, ich habe da auch schon diverse Fotostrecken gesehen, das ist schon krass, was da abgeht. Also angeblich kannst du mich einmal durch London laufen, ohne mich mindestens halbe Stunde gefilmt worden zu sein. Also es fängt an vom Flughafen raus, ins Taxi, dann bist du schon mal zweimal gefilmt worden, mindestens. Und dann durch die Stadt. Aber man kann ein komplettes Bewegungsprofil erstellen von jedem, der da ja so lebt. Ja, die was ist so? Ja, wo fangen wir an, das Ganze aufzurollen? Ich meine, es hat mich geholfen, das finde ich ja krass. Ja, klar, natürlich ist die Frage, die du dir stellst, warum das System aufgebaut wurde, oder die man sich stellen sollte, warum das System aufgebaut wurde, oder warum wird sowas gemacht, wenn es keinen Sinn hat, oder warum guckt man nicht nach den richtigen Gründen, oder ja, weißt du, was ich meine? Also es ist halt... Ja, genau. Deswegen verstehe ich ja nicht die Reaktion darauf. Die müssen normal jetzt sehen, die geben da Unsummen für das System aus und es hat nichts gebracht. Es hat keinen Krawall verhindert und die Aufklärungsquote ist auch ziemlich mies. Ja gut, aber da hast du... Und wo ist halt das Sinn? Ja gut, da kannst du es immerhin von der Seite sehen, dass das System ja schon stand und jetzt einfach nur genutzt wird. Im Gegensatz zu jetzt, wenn hier Forderungen kommen, irgendwie was Neues aufzubauen aufgrund von irgendwie Terror oder sonst was. Also da hast du das System ja zumindest schon mal gehabt, ne? Aber klar, verhindern tut's nichts. Das hast du ja auch bei den U-Bahn-Anschlägen gehabt oder sonst was. Ja, genau. Oder das haben die ja versprochen damit, Sicherheit erhöhen. Ja. Verbrechen im Vorfeld erkennen. Das war doch die Werbung für CCTV, für dieses ganze teure Kamerasystem. Und es gibt auch Studien, die beweisen, dass es halt nichts bringt, dass es nur höchstens Verbrechen verschiebt, von einer Ecke in die nächste. Ja, aber wo setzt du an? Ich meine, wenn du jetzt in England bist und krawallierst, ja, dann krawallierst du ja gegen die, wogegen krawallieren die? Krawallieren die inzwischen noch gegen die Polizei oder krawallieren die gegen das System, was die Polizei schickt? Oder das System selbst. Ist es inzwischen schon so weit? Jetzt ist zur Ruhe eingekehrt. Aber es war am Anfang, war es halt, wie gesagt, legitimer Protest, dann gegen die Polizei und jetzt dann allgemein gegen die Bürger, also die normalen Bürger und das System allgemein. Die haben Wohnhäuser angezündet, Kaufhäuser geplündert, einfach blinde Wut. Ja, mein Problem bei der ganzen Diskussion mehr oder weniger ist, ich bin auf dem Status des Krawalls stehen geblieben, weil ich hatte die letzten 3-4 Tage irgendwie privat ein bisschen was um die Ohren, sodass ich nicht wirklich Zeit hatte, im Internet Medien zu konsumieren oder mir Nachrichten anzugucken. Von daher ist in meinem Kopf in London immer noch Terror, Krawall, Randale, Riot und sonst was. Wenn es nicht mehr so ist, dann könntest du mich jetzt berichtigen, ansonsten müsste ich erstmal irgendwie bei Google News gucken. Nee, das hat aufgehört. Das hat aufgehört. Warum hat es denn aufgehört? Ja. Hat es einfach so aufgehört, weil die gesagt haben. Abgeflacht. Also die Polizei hat mich wirklich mehr gemacht. Die konnten nicht mehr machen. Vielleicht haben die einfach nur beim Videoüberwachungssystem auf Pause gedrückt. Ich glaube, das wird es nicht sein. Nee. Ja, das wäre natürlich jetzt erstmal irgendwie interessant rauszufinden. Keine Ahnung, die haben jetzt, ich glaube, die haben, was ich jetzt so gelesen habe, die haben wie 1000 Leute festgenommen. Und das waren aber 60.000 Krawall-Heinis, also so ungefähr, schätzt. Das ist die Aufklärungskohle natürlich sehr gering. Ja, was? Wir müssen jetzt einfach mal irgendwie einen Schwung in eine Richtung kriegen, wo wir was Kluges beitragen können. Ich habe heute gelesen, dass irgendwie bei Facebook einer in England irgendwie zu Krawallen aufgerufen hat. Und ja, genau da ist dann irgendwie nichts passiert und die haben den dann genommen und haben eingebuchtet für 4 Jahre. 4 Jahre. Und genau. Ich habe dann, glaube ich, über Voll Twitter überzogen. Den Vergleich gemacht. Yippie, ich kriege jetzt Geld für meine Google Ads, auf die keiner klickt. Das ist doch, da siehst du das irgendwie. Das ist eine Überreaktion. Ja, nee, das ist keine Überreaktion, das ist einfach mal eine Reaktion in die total falsche Richtung. Das ist einfach mal, wie hieß das denn damals? Das haben die, nicht Propaganda, Symbolpolitik ist das doch. Ja, genau. Die Regierung sieht natürlich richtig schwach aus, weil die Polizei nichts machen konnte 3 Tage lang. Und das wollen sie jetzt aufholen, nehmen sie jetzt mal den richtigen harten Hund rauslassen. Ja, da sind auch irgendwie noch... Die Bevölkerung ist natürlich richtig sauer auf die Polizei, weil die halt nicht durchgreifen konnte. Ja, aber wäre das hier anders? Ich meine, guck dir mal den 1. Mai in Berlin an, ne? Da sind irgendwie ein paar Punks, die Autos anzünden und Straßenschlacht machen, ne? Und für die paar Punks, die da irgendwie ankommen, also das sind halt schon auch irgendwie eine Menge, die da auch irgendwie wegen Krawalltourismus und sowas anreisen. Ich habe da keine Zahl im Kopf, aber ich vermute mal, dass das weniger sind als in London. Viel weniger. Ja, so haben ganze Stadtteile gebrannt. Ja, genau. Und wenn du jetzt mal anguckst, was die für Bullenaufgebot oder für Obrigkeitsaufgebot und nochmal, nee, wir sind ja explicit, wir haben das Explicit-Tag, dann darf man, glaube ich, Bulle sagen. Oder ist das eine Beleidigung? Okay, Bullen. Ich weiß es gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Die Obrigkeit. Ich mache ja gar keine Krawalle, von daher passt es ja alles. Genau, wie viel an Obrigkeit jetzt so bei Krawallen wie am 1. Mai irgendwie aus allen Landesteilen dann in die Hauptstadt verfrachtet wird, ne? Und wenn du das dann mal hochrechnest, wenn du dann hier wirklich mal so Ausschreitungen in dem Maße hast, dann ist die Frage, ob das hier die Polizei auch decken könnte. Also ich bin da relativ skeptisch. Ja, ich auch. Die haben zwar gesagt, das wäre überhaupt nicht denkbar, aber das ist natürlich, was sollen sie sonst sagen? Naja, du brauchst halt immer irgendwie so die kritische Masse, ne? Ja. Und es geht natürlich durchs Internet theoretisch schneller zu mobilisieren. Also. Deswegen ist für mich das Kommunikationsmedium schuld. Also, ich muss mal angucken, in London ist die reichste Stadt Europas, aber 46% der Jugendlichen hat keine Arbeit. Ja klar, da kommt die Perspektivlosigkeit dazu. Ne? Ich denke mal, das ist auch ein großer Anteil, war der bei den arabischen Ausschreitungen da irgendwie dazu beigetragen hat. Ja. Und ich glaube auch noch, vor ein paar Monaten war noch so ein Skandal mit Abhören. Abhörskandal. Da wir ja Podcasts machen, kann ich ja jetzt auch den Hitler-Vergleich bringen. Im Zweiten Weltkrieg war es ja auch so, dass eigentlich so das Volk am Arsch war und keine Perspektive hatte und sich dann hat wieder zu Aktionen mitreißen lassen. Klar war das damals natürlich andere Aktionen, weil sie von jemandem ausgingen und jetzt war es eine Volkaktion, aber da hast du halt auch wieder irgendwie dieses Verzweiflung. Was machen. Ne? Verzweiflung. Ja. Und dann irgendwie aus purer Verzweiflung irgendwas machen. Das war dann nur noch Hass. Das war nur einfach nur noch Hass gegen das System. Vor allem, es war auch krass, da war so ein Abhörskandal mit der News of the World. So eine Zeitung und da kriegen auch alle möglichen Polizisten rein, mal illegale Aktion und die kommen alle mit zur Rücktritt davon. Also passiert nicht wirklich was. Ja, und die sind natürlich total ungerecht behandelt. Die da oben, die machen, was sie wollen, theoretisch. Und wenn da unten einer da, keine Ahnung, was klaut, dann sitzt er gleich da ein halbes Jahr im Knast. Und das ist natürlich, wenn so ein Gefühl aufkommt in der Gesellschaft, dass die anderen machen können, was sie wollen, spalten die sich ab von der Gesellschaft. Ja, da kannst du nicht viel zu sagen, das stimmt schon. Das haben die halt selber verschuldet. Über Jahre Sozialpolitik. Und jetzt natürlich in der Wirtschaftskrise ein richtig krasses Sparprogramm im Schulbereich, also allgemein Bildungsbereich, Sozialbereich. Nur halt keine Steuererhöhungen für Reichere. So, das ist natürlich. Sowas reißt eine Gesellschaft auf kurz oder lang auseinander. Ja, aber dann habe ich natürlich wieder die Frage, warum die Proteste dann aufgehört haben. Weil das hat sich ja jetzt nicht geändert. Ja, das meine ich jetzt. Das ist dann unkoordiniert. Eben so aus einer Wut hat sich das dann entwickelt. So. Das war halt nicht koordiniert. Also, das war kein Team dahinter, das irgendeine politische Agenda gesetzt hat. Wie beispielsweise das in Ägypten der Fall war. Da war ja eine Gruppe, die wollte halt den Mubarak loswerden und dann, die haben das koordiniert praktisch. Und so war das halt einfach nur so eine Masse und die war halt sauer. So richtig sauer. So Flashmob-mäßig. Halt einmal so alle so yeah und dann wieder verstreut dann auseinanderlaufen. Los, ja. Weil dann ist ja keiner da, der sagt jetzt weiter und jetzt machen wir das, sondern einfach nur so, die haben halt ihre Laptops geklaut und gut. Ich muss mich dazu erst nochmal irgendwie schlau lesen. Ich kann da jetzt nichts mehr zu sagen. Aber recht hast du. Ich meine, klar ist es halt im Politischen immer leicht, irgendwie den schwarzen Peter an die Wand zu malen, statt auch mal den Fehler in den vielleicht eigenen Reihen zu suchen. Ja, das finden Bock. Aber da ich ja auch nicht weiß, wie es da abgeht, kann ich da auch nicht viel zu sagen, weil ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Ich habe da Freunde, die da leben und die meinen, das wäre schon sehr krass, also der Unterschied zwischen den Schichten. Die soziale Trennung wäre schlimmer wie in Deutschland. Nee, ich meinte andersrum. Ich meinte, wenn du irgendwie ins politische System reingerätst und da was erreichst, dann musst du ja irgendwie musst du dich ja dem System anpassen. Und da ist die Frage, ob auf dem Weg der Anpassung, die du irgendwie durchmachen musst, du halt auch irgendwie deine Ziele aus dem Auge verlierst. Wie bei den Grünen. So wie Busfahrer. Weißt du, so, wenn du jahrelang Busfahrer bist, bist du halt irgendwann einfach ein Vollhonk. Ich glaube, das ist bei Politikern. Ja, stimmt, das scheint Naturgesetz zu sein. Wenn jetzt natürlich, man darf natürlich auch nicht verallgemeinern, falls jetzt irgendwie ein Busfahrer zuhören sollte hier, du bist nicht gemeint, aber ja, so der Klischee-Busfahrer, oder der Klischee-Taxifahrer, der halt heizt wie die Sau ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Gut, wenn ich drin hocke und es eilig hab, kann es gar nicht so unpraktisch sein, aber der allgemeine Bösartigkeit ist ja wohl Grundvoraussetzung bei manchen zumindest. Ich Busfahrer? Busfahrer ist ja auch ein undiskutiertes Thema, oder? Wann redet man mal über Busfahrer? In Fulda finde ich die schlimm. Ich glaube, nee, die sind generell überall übel. Aber so generell? Ich weiß nicht, echt? Busfahrer? Wäre Busfahrer so ein Ding für dich? Fährst du deinen Bus? Fährst du von A nach B? Weißt du, wann du wo zu sein hast? Ich weiß nicht, aber nicht so gut bezahlt, oder? Ja. Kommt drauf an, ob du ein guter Busfahrer bist. Ich glaube nicht, dass das gestaffelt ist, irgendwie so professionsmäßig. Ja, ich weiß nicht. Wenn du hier jahrelang unfallfreie Busfahrten vorweisen kannst, bist du bestimmt hier, gibt es doch so Leistungsklassen hier. Ich bin der A-Busfahrer und der B-Busfahrer. Das ist wie bei Schaffen. Genau. Ja, das ist wie im Bahnverkehr, weißt du? Da gibt es ja auch so, entweder fährst du Regionalexpress, wo halt der Pöbel mitfährt, ne? Oder du bist halt so ein korrekter ICE-Schaffner, genau, hast da zwar mit dem Business ganz was zu tun, aber ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Normale auf Bümmelbahn fahren oder ICE-Publikum? Ich würde sagen, also wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich ICE nehmen, aber ich würde nicht die erste Klasse nehmen, weil die Erstklässler sind die schlimmsten. Die Erstklässler vorm Schulbus sind die schlimmsten und die Pendler Erstklässler sind, genau, das sind auch die schlimmsten. Aber genau. So, ich weiß nicht. Ich glaube Regionalexpress hier, Intercity fände ich noch cooler. Warum? Ich weiß nicht. Das ist nochmal entspannter. Da können die Leute noch Fahrräder mitnehmen. Ja, da können die Leute. Wenn ich irgendwelche ich pendel ja jeden Tag und wenn ich irgendwie Stories erlebe, dann erlebe ich die im Intercity. Angefangen von irgendwelchen Leuten, die im Fahrradabteil alleine mit einer Trompete saßen. Ich saß da und habe irgendwie auf dem MP3-Player irgendeinen Podcast gehört und dann setzt sich irgendein Typ dazu und nach der Hälfte von der Strecke packt er die Trompete aus, außer mir sitzt keiner in dem Abteil, dann guckt er mich so an, fragt irgendwas, ich höre ihn nicht und zieht den Stöpsel aus dem Ohr und dann meint er so, stört es dich, wenn ich ja ein bisschen Trompete übe? Und ich gucke nur stark verdutzt und meine so, nee, passt schon. Und dann geht's so. Das war so eine Story. Und was auch total abgefahren war, ich habe mich mal in die IC gesetzt und dann kam eine Herde von drei, ich würde sagen, irgendwas zwischen 16 und 20-jährigen Mädels, die wohl aus entweder den USA oder Japan, ich weiß es nicht mehr genau, kamen von irgendeiner Pokémon-Cosplay-Veranstaltung. Sagt ihr Cosplay, sagt ihr was? Ja, ja, klar. So in Kostümen. Diese kleinen, die hat so wie Figuren, ja, ja, so, ja, genau. So, die treffen sich irgendwie einmal im Jahr, bauen sich zu Hause jeder so Pokémon-Kostümchen und ziehen die dann halt an und treffen die dann da. Und ich weiß nicht. Ich habe ja da so sexuelle Hintergedanken. Aber bei denen, die ich da im Zug gesehen habe, hatte ich die nicht. Aber so ja. Waren sie verkleidet? Nee, aber die hatten halt so einen Rucksack, ne? Und diese Kostüme mit so riesen Köpfen ausgestopft passen halt nicht in den Rucksack, ne? Und da hing halt außen am Rucksack so ein halber zerfletterter Pokémon, so auf der einen Seite der Kopf und auf der anderen Seite so halb zusammengerollt Restfell, wo noch, weiß nicht, der Fuß oder die Tatze oder sonst was. Das war eine sehr strange Erfahrung. Okay, aber das ist auch gar nichts. Einmal bin ich mit dem Bus von Fulda nach Schwitz gefahren. Der Bus war fast leer. Ich sitze drin, langweile mich so, spiele am iPhone rum und es sitzt halt ein Mädel so 16 oder 17 und telefoniert mit ihrer Freundin und zwar ziemlich laut, so der ganze Bus das hört. Also ich konnte auch nicht weghören, ich hätte gerne weggehört, aber es ging halt nicht. Und dann redet die so, ja, was machst du am Wochenende, bla bla und so weiter. Und dann sagt sie, ja, ich war beim Frauenarzt. Und so, echt, was war denn? Und dann erzählt ihre ganze Diagnose. Am Handy, laut, im Bus. Und das ist natürlich extrem krass. Das müssen wir jetzt einfach nur ausschmücken, richtig bis ins Detail und dann können wir die, die Shownotes dementsprechend schreiben und dann kriegen wir den Google-Traffic, weil Weißt du, Internet ist vor Porn und so. Ja, Internet ist vor Porn. Das war aber, ne, das war aber so ein Porn, das, den willst du nie mehr gucken, glaube ich. Irgendwie, ob ein Abstrich in Ordnung wäre, was das Ergebnis wäre. Und er hat gemeint, ja, der hat gemeint, der Arzt, das wäre eine Pilzinfektion. Und ja, cool, jetzt haben wir hier Pilzinfektion und Abstrich für die Themenliste. Das ist ein Porn, den will ich nicht sehen. Ich verstehe nicht, warum man sowas macht am Handy, mitten im Bus in der Öffentlichkeit. Das ist Post-Privacy. Ja, stimmt, aber total. Keine Ahnung, ich war vorhin gegen irgendeinen blöden Spruch mal gesagt, ey, lass mal lieber. Nee, sowas. Die ist dann auch gleich ausgestiegen, aber. Da musst du immer schmerzlos sein. Ich weiß nicht. Was hättest du da gesagt an meiner Stelle? Ja, also, muss ich in der Situation sein. So schlagfertig bin ich hier natürlich nicht, wenn du mir jetzt die Story von was weiß ich erzählst. Ja, gut, das ist ein paar Monate her. Ja, deswegen. Nee, das. Musst du mal gucken. Irgendwie ist die Musik komisch. Die bringt mich ganz komisch drauf. Ich spule hier mal ein Stück. Was ist das für Musik? Ich weiß es gar nicht, dass irgend so ein. Genau, wir machen jetzt mal. Was ist das denn? Wir haben ein Set von DJ Kyrill Sergev. Klingt slawisch, würde ich sagen. Ist von Exotic und wird jetzt wieder angenehmer. Ja, sehr schön. Ja, Chillout-Musik. Ja. Irgendwas hatte ich noch auf dem Reminder vorhin. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich bin irgendwie leer nach der Woche. Ja, Freitag ist schon hart. Tja. Was gibt's in Fulda Neues? In Fulda wollen sie eine Überwachungskamera an den Busplatz stellen. Stimmt, ja, genau. Leider kann ich das jetzt multimedial nicht so ausschmücken, wie ich das gerne würde, aber wir haben irgendwann mal am Bahnhofsplatz eine Überwachungskamera hinbekommen, die zur Sicherheit dienen sollte, weil diverse Punks dort immer saßen und Bier getrunken haben. Das ist aber auch schon so irgendwie 10 Jahre her. Und böse Musik gehört haben. Ja, genau. Und im Zuge dieser Überwachungskamera hatten ein paar Kollegen von mir zeitgleich für den offenen Kanal in Fulda, welcher irgendwie auch überregional für sein mieses Programm bekannt ist. Und ich glaube auch schon in diversen bundesweit zu empfangenen Pro7 RTL-Geschichten irgendwann mal verarscht wurde, weil er halt echt nur Rotz ist. Als der relativ neu in Fulda war, haben wir uns mit einer Crew von irgendwas zwischen 10 und 15 Leuten da mal entschlossen, auch mal was zu produzieren. Was allerdings irgendwie einmal gesendet wurde und dann nie wieder, obwohl dort eigentlich alles, was irgendwann mal aufgezeichnet wurde, in Hot Rotation läuft. Und ja, die haben ja viel. Ja, genau. Und seitdem ist auch keiner mehr von uns irgendwie gerne da gesehen. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie so ein ganz kleines bisschen die ersten Sendungen von TV Total. Die waren ja damals zu der Zeit, als die rauskamen, auch relativ, ich würde sagen, grenzwertig. Ja, schlimmer wie heute. Ja, also Rabikrampen, so Sachen. Ja, die Sachen waren halt vom Humor und der Zeit relativ hart an der Grenze. Da waren die Leute alle noch ein bisschen weicher und da konnte man mit Witzchen, die man jetzt so normal macht, damals irgendwie noch irgendwie Leute schocken. Und die Sendung, die wir gemacht haben, war irgendwie ähnlich wie TV Total in den ersten Folgen. Allerdings gab es das TV Total damals auch noch nicht. Also das ist schon länger her, das müsste noch irgendwie im letzten Jahrhundert gewesen sein. Und da haben wir halt auch irgendwie Beiträge gemacht von, wir gehen mal auf die Straße und befragen mal Leute zu dieser Überwachungskamera-Geschichte bis hin zu irgendwelchen strange Sketch-Aktionen oder sonst was. Jedenfalls war das Zeug total Panne, sodass die sich geweigert haben, es jemals wieder auszustrahlen. Ich habe auch leider keine Aufzeichnung mehr, aber da haben wir halt eine Umfrage zu dieser Überwachungskamera am Bahnhofsvorplatz gemacht. Und die Argumente, die du vor 12 Jahren zu dieser Kamera gehört hast, kriegst du jetzt genauso unverändert wieder an den Kopf geschleudert, wenn über diese neue Kamera am Busplatz diskutiert werden soll. Ja, im Schlosstheater. Ja, ja, ich finde es ja schon stark, dass so ein Thema überhaupt thematisiert wird. Und es nicht einfach nur gemacht wird, weil überall anders wird es einfach nur gemacht. Aber wir sind hier so klein, dass da noch irgendwie ins der Aufriss drüber gemacht wird und das in der Online-Ausgabe unserer Lokalzeit. Ja, ja, hatten zwei oder drei Artikel zu den Dingen schon in der Online-Ausgabe der Lokalzeitung hier drin. Ja. Das ist geil, die Argumente werden immer wieder gekaut. Ja, und das ist und egal, was die Gegenargumente, das kommt trotzdem. Ja, und du hast halt wieder das gleiche Scheinheilige wie vom Prinzip im ersten Teil der Diskussion, ne? Es wird halt gesagt, ja, da hängen halt Leute rum, die sehen halt komisch aus und die trinken halt ein Bier und apropos Bier, ich mache jetzt auch erstmal hier mir ein Getränk auf, aber ich bin ja gar kein richtiger Podcaster, weil ich trinke gar kein Bier. Ich trinke so einen Energy-Drink, genau. Und die bösen Leute am Busplatz, die trinken Bier und sitzen da rum und ganz böse. Ja, genau. Und die anderen Leute, die kein Bier trinken, die haben halt Angst vor den Leuten, die Bier trinken, sagen die Kamera da wollen. Und und die Zeitung. Ja, und die Zeitung, genau. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist direkt gegenüber von dem Busplatz ist eine Mini-Polizeiwache, eine Innenstadtwache, die irgendwie mit 2 oder 3 Leuten... 100 Meter Fußweg. Es sind nicht mal 100 mehr, also ich glaube, es sind von dem geplanten Aufstellungsort irgendwie 50 Meter Luftlinie. Und diese Kamera soll zu der Zeit laufen, wo die Polizeiwache nicht besetzt ist, was irgendwie von 18 Uhr bis 8 Uhr ist. Und da greife ich mir doch echt an den Kopf, wenn ich das höre. Quatsch. Das ist der Hammer. Also wenn da wirklich Probleme sind, dann kann die Polizei die nicht lösen und müssen diese Kamera aufstellen. Das ist ein Armutszeugnis. Halb peinlich. Ja, und wir sind ja... Ich überlege gerade, was wir hier wirklich für Probleme haben könnte. Ich weiß, dass es so den einen oder anderen Platz in Fulda gab, wo ich, als ich so irgendwas zwischen 12 und 16 war, nicht gerne langgelaufen bin. Aber das war definitiv nicht irgendwie im Innenstadtgebiet, sondern das war außenrum. Und das war früher. Und irgendwie, sobald man älter wird, erledigt sich das Problem irgendwie von alleine. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwie in den letzten 15 Jahren mal irgendwie dieses "Ey, was guckst du, Alter?" gehabt habe. Und von daher wüsste ich gar nicht, was du irgendwie filmen willst. Ich kenne auch keine Plätze, wo irgendwie so gefährlich ist. Ja, es gibt ja nicht mal gefährliche Leute, die sich an gefährlichen Plätzen aufhalten könnten. Ja, also mir ist noch nie was passiert oder so. Ja, du hast ja auch irgendwie, du hast klar mal du hast mal einen Bettler oder du hast mal einen Penner oder du hast mal drei, vier Punks, die irgendwie rumlaufen, ja. Genau. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit... Klar, wenn ich mir jetzt irgendwie, was weiß ich, Kassel, Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Mainz angucke, da hast du halt soziale Brennpunkte, die den Namen halt auch mal irgendwie so ein bisschen verdienen. Richtig verdienen, ja. Ja. Wir jammern hier auf einem sehr hohen Niveau in Fulda. Ja, das ist schon... Tja. Das geilste Argument ist immer noch mein Lieblingsargument überhaupt. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Das ist natürlich Totschlagargument Nummer 1. Ja, das ist alt und ausgelutscht, oder? Ja, aber das kommt trotzdem immer wieder. Überall, Vorratsdatenspeicherung, egal wo, das hast du immer wieder. Das finde ich total komisch, weil also ich muss mich ja nicht wie ein Verbrecher überwachen lassen, weil das ist mein Grundrecht. Und wir sind ja nicht in der Bananenrepublik, wo ich mich dafür rechtfertigen muss, weil ich das Recht wahrnehmen will. Das finde ich total schlimm, dass es überhaupt so eine Einstellung gibt in der Bevölkerung, also in der breiten Bevölkerung, dass Überwachung ja so hingenommen wird, weil wenn man nichts Schlimmes macht, passiert nichts. Das ist unerklärlich für mich. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich fand das einen schönen Ansatz. Statt des Morgengebetes in der Schule jeden Morgen aus dem Grundrecht lesen. Jeden Tag ein anderes Grundrecht. Das wäre doch mal toll. Da wären manche Lehrer sogar ziemlich überrascht. Artikel 1, was? Das gibt's wirklich? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, so klar, Artikel 1 hier und da, aber hast du jemals das Grundgesetz gelesen? Weißt du, kennst du deine Rechte? Ich kenne meine Rechte nicht. Also, die wesentlichen klar, schon, denke ich, ja. Die wesentlichen, ja. So, was man halt kennt, so die Würde, meine Würde ist unantastbar oder wahrscheinlich ist es auch nicht korrekt, wenn mich irgendwie jemand erschießt. Aber so wirklich konkret? Doch, also schon lohnt sich, auf jeden Fall. Könnte man mal machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das... Also, übrigens halbes Juristendeutsch, das wird ja, ja, aber zu lesen teilweise. Genau, das ist es ja. Also ich denke nicht, dass ich damit so die Ausnahme bin. Und... Aber es gibt da Kommentare dazu. Ja, also, ja, stimmt, genau. Literatur. Ja, halt Kommentarliteratur, ne? So nicht die Gesetzestexte, sondern das sind dann so die Auslegungen, ne? Genau, und die Idee dahinter und die geschichtliche Hintergrund dazu, das ist halt... Und das ist am allerwichtigsten, finde ich. Sind dann in Ausnahmeregelungen, sind die da drin oder sind die auch nochmal extra, ja gut, klar sind die im Gesetz, aber die genauen Erklärungen oder Spezifikationen oder sowas, sind die auch nur in den Kommentardingern zu finden? Also die breiten Erklärungen sind nur in Kommentaren zu finden. Weil die Gesetze, die sind halt extrem kurz gehalten. Und hat extrem präzise ausgedrückt und deswegen sind die auch so verquart, wie Juristendeutsch. Weil die halt möglichst keine Lücke haben wollen, ist halt schwer zu lesen. Und Ausnahmen vom Gesetz sind halt natürlich im Gesetz definiert, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ich war ja glücklicherweise noch nie mit dem Gesetz in Konflikt, sodass ich den Need hatte, mir irgendwie Gesetze reinzustylen. Das Einzige... Ja gut, da hast du Glück. Ja, ja, klar, kriegst du irgendwie mal vielleicht einen Strafzettel, wo dann drin steht, ja hier, bla, Paragraph so und so, Ordnungswidrigkeit hier oder sonst was, ne? Oder du kriegst vielleicht, wenn du mal eine Abmahnung kriegst, dann musst du dich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ich würde sagen, der normale Mensch wird am ehesten erstmal bei einer Mietvertragsgeschichte damit vielleicht konfrontiert oder bei Versicherungsgedöns. Handyvertrag. Ja, genau. Handyvertrag, ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Aber wirklich jetzt so, ja, aber jetzt wirklich so mal, ja, Gesetzestexte ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Vertragsklausulierungen. Das müssen gar nicht so die Texte sein, das ist mal so die Geschichte dahinter. Warum haben die das und das damals hingeschrieben? Was haben die sich dabei gedacht? Das ist ja immer in der Schule wichtig, finde ich. Dass das einen Sinn hatte, das Briefgeheimnis und so Sachen. Ja, da ist die Frage, wo du aufstockst oder ob du andere Sachen abgrast oder ja, auslässt dafür, weil klar musst du irgendwie mehr machen. Ne? Das Lernsystem jetzt ist irgendwie ein Faktenlernsystem, was dich aber, oder ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so krass ist wie früher, aber früher, als ich zur Schule gegangen bin, war das so. Hier kannst du mal rechnen und mal auswendig lernen und dann irgendwann kommst du mal in die Lage, eigene Texte zu schreiben. Aber so wirkliche Lebensvorbereitung findet ja nicht statt. Null. Die Frage ist natürlich, ob das Aufgabe von der Schule ist. Moment, ich muss mal ganz kurz hier Räusper-Taste. Hast du auch eine Räuspertaste? Cool. Ich habe keine Räuspertaste, aber ich habe einen Räusper-Fader, nur du hörst es noch. Okay. Das war vorher ohne das Getränk besser. Das ist so süß. Das verklebt mir meine ganze Stimme. Ich höre jetzt erstmal auf zu trinken. Jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Husterei. Du warst dabei zu fragen, ob das Aufgabe der Schule ist. Ja, ja, genau. Ob das Kinder auch auf die Schule, auf das Leben vorzubereiten. Ja, das ist die Frage, die ich mir erstmal so stelle. Gut, wer macht's sonst? Die Eltern? Die haben auch. Die schieben sich auf die Schule. Nein, das kann ich einfach sagen. Dadurch, dass ich selbst Elternmensch bin, würde ich sagen, die schlechten Eltern schieben es auf die Schule, weil du musst dir schon bewusst werden, dass die Schule ein Einfluss ist, aber kein Ersatz, klar. Kein Ersatz. Und angenommen, Also ich sehe die Verantwortung von so einer von so einer Lebensvorbereitung eigentlich schon eher bei mir. Weil ich würde sagen, so die Schule tut dir mit Wissen und mit systematischem Denken oder Herangehensweisen oder sowas vielleicht Werkzeuge an die Hand geben. Aber ja, wie du den Schraubenzieher dann benutzt, das musst du irgendwie selber ausstylen oder es muss dir irgendwie jemand zeigen, der es schon mal gemacht hat. Gut, das ist auch eine Ansicht, aber wir haben halt das Problem, dass es halt nicht so ist. Also die Eltern kümmern sich halt nicht so wirklich mehr drum, finde ich. Das ist so, gut, ich habe noch ein paar Jahre Zeit bis Kinder, hoffe ich. Und ich sehe halt nur, dass sie irgendwie die Kinder in die Schule abschieben und selber dann halt beide arbeiten gehen zum Beispiel. Ja klar, die Frage ist dann irgendwie, wie viel Zeit ist. Ich bin noch nicht mein Kind ist noch nicht im Schulalter, von daher kann ich da jetzt noch nicht viel zu sagen, wie das dann sein wird. Klar ist am Anfang so, dass da einfach ja die Einflüsse noch nicht, oder ja, das ist einfach was ganz anderes vorher als muss ich gucken, wie das dann ist. Ich weiß nicht, wie viel hat bei dir die Schule denn beigetragen? Also ich würde bei mir sagen, dass der größte Lernprozess irgendwie schon stattfand, nachdem du das Wissen an die bekommen hast, irgendwie so. Irgendwann zwischen 20 und 30 macht es einen Klick und dann checkst du, wie es funktioniert. Also zumindest bilde ich mir ein, zu checken, wie es funktioniert. Und wenn ich so gucke, wie ich früher drauf war, würde ich sagen, da habe ich nicht gecheckt, wie es funktioniert. Das ist schwer zu beantworten. Tja. Also ich finde, das kann sich jeder mal selber fragen, ne? Wann hat er gecheckt, wie es funktioniert? Hat man das jemals überhaupt gecheckt? Das ist halt die Frage. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich würde auch nicht sagen, dass ich alles gecheckt habe, aber das, was es so wert war, gecheckt zu werden. Ja, mit 16 habe ich auch gedacht, ich hätte Oberchecker mal angeguckt. Das hatte die Frage, das war die relativ. Mit 16 habe ich gedacht, ich werde Oberchecker vom Dienst. Ja. Weißt du, jetzt bin ich 26 und ich weiß, der kleine Dödel hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja. Das war immer das Problem. Also, 10 Jahre später merkst du dann, ja, klar. Ich habe halt nur Angst in 10 Jahren, dass ich das wieder dasselbe sagen muss. Ja, und ist was dran. Ich weiß nicht, das sagt ja so der Coder auch immer irgendwie. Egal, wie gut ich jetzt bin im Programmieren, wenn ich mir den Code von vor letztem Jahr angucke, dann denke ich mir, ach du Gott, was habe ich denn da für eine Scheiße gemacht? Ja, das kenne ich. Und ja, vielleicht ist es im Leben auch so. Vermutlich, dass man sich das Beste ist immer noch, du guckst dir den Code an, du weißt nicht, dass du das geschrieben hast, was irgendwo steht. Und du denkst halt so, welcher Dödel hat denn das geschrieben? Und kommst auf die, das hast du zusammengewuscht. Ja, checkst du, wie es funktioniert, ne? Ja, dann merkst du selber die eigenen Fehler. Also das ist mal der Anfang, dass man selber reflektiert darüber. Ja, das entwickelt sich jetzt alles. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Sendungstitel hier. Check, wie es funktioniert. Checken, wie es funktioniert. Ja, und wir checken ja auch, wie es funktioniert, weil wir haben vorhin die krassen Themen gehabt, die uns in der Themenliste irgendwie die ganzen Perversen von Google herbringen. Und... Es gibt wirklich Leute, die auf Pilzinfektionen stehen. Ich würde gar nicht wissen. Aber ich weiß schon, warum ich das Explicit Tag gleich zu Anfang gesetzt habe. Dass nämlich Apple nachträglich macht. Ja, ich glaube, die kicken dich ja wirklich raus, ne? Also ich weiß nicht, wie es ist bei mir. Ja, bei mir ging das Podcast-Approval sehr, sehr schnell. Ich habe irgendwie den Feed eingereicht, als irgendwie diese zwei kleinen Testdinger unten drin waren und die erste. Und das war innerhalb von 24 Stunden durch. Und von anderen Leuten habe ich gehört, dass die irgendwie durchaus schon mal 2 Wochen da warten mussten. Wow. Okay. Ich bin dann noch schlimmer, wie ich gedacht habe. Ja, ich habe gedacht, die wären beim App Store irgendwie so bösartig, dass sie dann all möglichen Apps draufkicken. Ich muss ja auch sagen, ich habe es ja eigentlich. Ich habe ja nicht mal ein iPod, ne? Und für mich hat diese ganze Podcast-Szene ja schon angefangen, bevor das iTunes irgendwie so populär wurde, oder was halt populär wurde, aber ich hatte halt diese ganzen Dinger drin, als man noch irgendwie das Ganze über einen RSS-Reader geholt hat. Und so der Podcatcher mit, ja, der erste korrekte, der dann irgendwie kam, war, glaube ich, Miro oder sowas. Das ist schon ewig her, oder? Ja, 5 Jahre. 3, 4, 5. Irgendwie, weiß nicht. Mein Bildschirm ist gerade... Von iTunes ins Podcast-Phone. Ich hänge gerade wieder ganz kurz im... Mein Bildschirm zeigt mir nichts mehr. Und das ist der Bildschirm, der aufnimmt. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob die Aufnahme hier noch läuft. Der ist irgendwie schwarz. Ja. Aber der Laptop läuft noch. Komisch. No Signal, sagt der. Es kann sein, da. Alles wieder gut. Das war's. Freitag hier. Ja, freitags. Obwohl, Montag ist schon schlimmer. Och. Ist Ansichtssache, würde ich sagen. Es kommt drauf an, ob du am Wochenende arbeitest oder nicht. Ja. Genau. So. Wo waren wir denn, bevor mein Monitor ausgegangen ist? Da haben wir gecheckt, wie es funktioniert. Nee, da waren wir schon weiter, ne? Perverse bei Google und iTunes. Ja, iTunes. Dass ich das verblüfft war, dass das irgendwie so schnell ging. Und obwohl ich ja ernst der Apple nicht hasse, aber mich interessiert es halt mal null, Mensch bin, habe ich mir gedacht, soll ich das Ding bei iTunes einreichen oder nicht? Aber ich habe mir dann nur mal, um zu gucken, wie das im iTunes so aussieht, mal das Ding installiert und mal davon abgesehen, dass irgendwie ein Riesenstück Software für, ich weiß nicht, ein paar Funktionen ist, ist Podcast-Verzeichnis, was man da findet, schon das Beste. Früher gab es ja irgendwie so den Podster und den MyPod und sonst was, diese ganzen Services. Aber jetzt hat man, der einzige Vorteil, den ich von dem Ding sehe, ist, dass du diese ganze Podcast-Szene jetzt endlich mal unter einem Hut hast. Ja, von was ist verstreut. Und ich hab mir das Ding nur installiert und habe mir halt gleich 3, 4 neue Dinge irgendwie nochmal entdeckt, die ich ganz nett fand. Und muss jetzt nochmal auf die Suche gehen. Ich hab so viel Material, was ich noch nicht gehört habe. Es ist immer so, ich hänge immer ein paar Tage hinterher. Och ja. Und bei so großen Podcasts. Not Safe for Work oder jetzt hier von Holgi, denn wer redet, ist nicht tot. Ja, es ist echt viel Holz, was zusammenkommt irgendwie. Aber ja, die Frage ist, wo du halt sonst Abstriche machst und ich lese halt dafür keine Zeitung und gar keine? Nö. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so eine Zeitung in der Hand gehabt habe und die gelesen habe. Ich habe vielleicht, als ich bei meinen Eltern mal war, mal eine in die Hand genommen und mal geguckt, was da so drin steht. Aber in der Zeitung steht das drin, was gestern im Internet alt war. Und ja, stimmt. Aber Lokalteil ist halt schon interessant, finde ich. Ja, aber da kannst du auch, von der lokalen Zeitung gibt's da nochmal aufgetrennte Feeds. Da brauche ich dann halt auch wieder das Papier nicht dafür. Gut, da bin ich echt oldschool. Also ich brauche morgens meine Zeitung und einen schwarzen Kaffee. Tja, siehst du, und würdest in der Zeit ordentlich Podcasts hören, dann würdest du vielleicht einen Tag weniger hinterherhängen. Aber andersrum würde ich sagen, habe ich das Problem, dass ich jetzt zum Beispiel durch den fehlenden Medienkonsum nicht mitgekriegt habe, was warum jetzt wie in London zu Ende ist. Wobei ich könnte sagen, du hast es ja auch nicht richtig mitgekriegt oder mir nicht richtig sagen können. Ja, weil so viel ist, widersprüchlich auch. Ja. Also das widersprechen sich die Meldungen auch teilweise. Und das ist auch ein Problem. Das Internet ist zwar sehr schnell geworden, das ganze Medium dadurch, ja. Aber die Qualität ist deswegen nicht gestiegen. Stimmt, da gab es doch diesen Fake Apple Store in China, der irgendwie, ich habe den gesehen, einen halben Tag bevor der über die ganzen deutschen Blogs gegangen ist, kam der auf Asia Gin. Das ist so ein englischer Blog, der irgendwie den ganzen Asia-Trendthemen rüberschwappen lässt. Mhm. Und da, weiß nicht, war irgendwie schon die Endsdiskussion mit tausenden von Beiträgen hier fake oder nicht fake. Und dann wurde das ja erstmal irgendwie ungefragt hier übernommen und wurde gesagt, ja hier, guck mal, da gibt's die gefakten Apple Stores. Und dann hieß es irgendwie später, ja, das sind irgendwie gar keine gefakten, sondern wieder richtige und dann wieder nicht und wieder hin und her. Und dann weißt du halt einfach nicht mehr, was du davon halten sollst, ne? Ja, und das ist ein riesen Haufen Informationen. Und wahrscheinlich ist das auch einfach die Taktik, die gefahren wird, um Leute wieder auf interessantere Themen lenken zu lassen, weil guck mal, ich meine, wer, ja, das ist ja angemessen, kann man sich das anmaßen sozusagen, aber wer denkt zurzeit drüber Japan nach? Ja, das stimmt. Zum Beispiel, das ist wieder komplett aus dem Fokus raus, ne? So oder Afrika, Hungersnot in Afrika. Ja gut, die war schon immer außerhalb des Fokus. Aber so nicht so krass wie jetzt, finde ich. Ja, aber ich meinte so medientechnisch. Ja, meine ich auch. Ich lese nur, DAX stürzt ab, wir werden alle sterben, oh je. Was in Afrika so abgeht, entfickt irgendwie so keiner. Kommt auf Seite 3 oder irgendwie ganz unten auf Spiegel Online. Und alles drüber ist Weltuntergang, weil der DAX abstürzt. Ja gut, aber Afrika ist halt eher so ein Dauerbrenner-Thema. Und ich meinte halt jetzt so eher begrenzte Themen, die halt die ganze Zeit irgendwie ends hochgekocht werden. Und hier Alarm, Alarm, Alarm. Und einen Tag später ist irgendwie anderer Alarm. Und der Alarm vom Tag vorher ist, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja gut, manchmal dauert es schon länger. Da ist Alarm 2 Wochen. Dann sagt Ilse Aigner was und dann ist wieder Ruhe. Ja, ja, nee, ich meinte ja nicht, dass der Alarm nur kurz ist, sondern dass einfach dieser abrupte Alarmende. So, es fadet nicht einfach mal aus, so hier, es wird jetzt ein bisschen leiser und hier mal ein bisschen weniger. Sondern es ist so, Stopp, Diskussion, wir wechseln jetzt mal das Thema, ja. Und reden über, ob wir es gecheckt haben oder nicht. War es jemals anders? Es ist heute nur mehr, weil halt mehr Informationen mehr auf uns einbraselt, schneller. Ich glaube, es war noch nie anders. Ich glaube, es ist das schneller und nicht das mehr, oder? Ja gut, früher hast du halt die Zeitung, so ein paar Zeitungen gehabt, Fernseh, 3 Programme und Radio. Und heute hast du Internet und dadurch hast du natürlich Blogs und alles Mögliche, was früher nicht war. Ja, ja, natürlich, aber früher hattest du mehr oder weniger alles irgendwie zeitgleich. Also ob das jetzt im Radio oder im Fernsehen oder im Print war, waren die Meldungen schon, gut, Radio war meistens ein bisschen schneller, weil die keine Bildaufbereitung hatten, aber irgendwie kam schon alles mehr oder weniger zeitgleich rein. Und jetzt ist es ja echt so, je nachdem, welche Medien du konsumierst, bist du einfach schneller informiert oder nicht. Stimmt. Und das Internet. Also da kann Fernsehen auch nicht mithalten oder so. Ja, aber es ist halt ein das eine ist halt ein Push und das andere ist halt ein Pull-Medium, ne? Ja. Das ist richtig krass, habe ich das gesehen, als in Ägypten der Aufstand war. Da waren so Blogs, richtig detaillierte Meldungen über die Aktionen, was da gerade abgeht. Und das war erst 3-4 Tage hier im Fernsehen. Ja, oder auch nur gekürzt. Ja, genau, du hast die Livestreams einfach schon gehabt, ne? Und die Medien haben dann diese Livestreams irgendwie einen Tag später als YouTube-Videos, als den heißen Scheiß verkauft. Und in der Zeitung auch. Und warum soll ich denn Geld ausgeben für die Zeitung? Ja. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma, ne? Was machst du? Entweder investierst du Zeit und suchst dir deine Quellen selber zusammen und musst das dann Ganze irgendwie noch gegenchecken und dir vertrauenswürdige Quellen suchen, oder du vertraust halt darauf, dass jemand diese Vorauswahl für dich trifft. Der braucht dann halt nur ein bisschen. Ich hatte da ein schönes Beispiel, das war die Woche, irgendwie Anfang der Woche, da war ich hier in so einem Elektroladen und wollte mir irgendwie ein paar Kondensatoren und ein paar Potentiometer kaufen, um irgendwie eine Schaltung zusammenzubasteln. Wusste nicht ganz genau, was ich für welche brauchte, weil ich es mir nicht aufgeschrieben hatte, und habe dann irgendwie da im Laden nochmal nachgeguckt im Internet. Und dann meinte der Verkäufer auch so, ja, das eine Teil hatte er irgendwie nicht da, sondern nur irgendwie ein bisschen höhere Voltzahl, was man aber auch nutzen kann, weil es irgendwie genau den gleichen Effekt in der Schaltung hat. Und ich meinte so, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil so das Nachbauen, das traue ich mir eigentlich schon zu, aber das Modifizieren müsste ich alles erst irgendwie nochmal prüfen, aber ich wollte es jetzt eigentlich schnell machen, deswegen wäre es schön, wenn ich genau das gleiche Teil haben könnte. Und er meinte dann so, ja, ich habe ja hier nicht das Bedenken, oh, warte mal kurz, ich muss mal gucken, ist das Set schon fertig? Dann müssen wir ja auch bald Schluss machen. Das Set ist schon Musik fertig. Musik ist dauernd. Ja, dann drücke ich einfach nochmal rein, damit wir zumindest hier irgendwie noch gepflegt Schluss machen können. Und dann meinte er nur so von wegen, ja, ich habe ja keine Bedenken, dass sie das nicht nachbauen können, sondern ich habe ja Bedenken, dass hier sowas aus dem Internet nachgebaut wird, weil die Leute, die stellen sowas ja nur da rein, um sich einen Joke zu machen, wenn das dann andere Leute nachbauen, bei denen das dann kaputt geht. Und ich dachte mir nur so, hallo, in welcher Welt lebst du denn? Erstens, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, diese Diskussion auseinanderzunehmen oder ob das überhaupt würdig ist, aber da gehen so Gedanken in meinem Kopf rum wie, ja, und die 2000 Leute, die das Ding schon gebaut haben und geschrieben haben, ja cool, funktioniert, sind auch alle scheiße. Oder ja, es gehen alle nur ins Internet, um andere Leute zu verarschen. Und die Resultate der Verarschung dann am besten gar nicht mal mehr sehen. Und genau, und niemand schreibt drüber, niemand spricht drüber. Ja, da frage ich mir so, was so in den Leuten Köpfen der Leute vorgeht. Und so Leute sind es dann, glaube ich, wieder, die die Zeitung brauchen, weil die Medienkompetenz zur eigenen Informationsgewinnung irgendwie nicht reicht. Und die wollen auch, glaube ich, gar nicht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, vermessen in dieser ganzen Diskussion, die bei diesem Verlagswesen und sowas im Gange ist, dass die ganzen, Nerds oder Journalisten oder sonst was sagen, ja, hier, die Journalisten nicht, aber sagen ja viele, die Verwerter haben keine Existenzberechtigung. Aber ich glaube, dass die Leute das auch nur sagen können, weil sie selbst in der Lage sind, sich ihr Weltbild zu erzeugen. Ja, stimmt. Und nicht nur ihr Weltbild zu erzeugen, sondern so ein gewichtetes Weltbild, was auch irgendwie ins allgemeine Weltbild reinpasst. Ja, die haben schon ihre Daseinsberechtigung, nur die müssen sich halt entsprechend anpassen. Aber jetzt müssen sie das? Müssen sie sich an uns anpassen, weil wir ja eh nicht die Zielgruppe sind? Oder müssen sie sich nicht anpassen, weil die Zielgruppe, die sich ja auch nicht ändert, auch so bleibt? Ja, war gut, aber die Zielgruppe wird irgendwann aussterben. Also ihre Zielgruppe, finde ich. Also es wird immer weniger, es sind eher ältere Leute, oder? Ja, aber es ist auch meines Erachtens, glaube ich, aus unserer, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber so aus der Perspektive des computeraffinen Menschen oder medienaffinen Menschen zu beurteilen, auch relativ schwierig, weil die Leute, mit denen du dich standardmäßig umgibst, ja auch irgendwie mehr oder weniger auf einem ähnlichen Level wie du selbst sind. Also ich würde jetzt von mir zum Beispiel behaupten, wenn jetzt jemand ends der Vollhonk ist, der jeden Morgen die Bild-Zeitung liest und sich sein Weltbild da rausholt, mit dem würde ich wahrscheinlich irgendwie auf die Dauer nicht klarkommen. Ja, geht mir genauso. Und da wir natürlich diese Sicht haben, ist natürlich die Frage, ob das halt zu verbohrt ist und man da überhaupt mitreden kann. Ja gut, aber ich habe halt eine Wertung dafür und das, was die machen, ist halt schlecht. Also die Bild-Zeitung zum Beispiel manipuliert ja auch Meinung. Die liefert keine Information, die liefert ja, gut, Meinung. Das, ja, natürlich, das ist jetzt wieder ein krasses Beispiel. Aber jetzt so bei der allgemeinen Zeitung oder der Schnelligkeit oder der Geschichte, wo wir halt vorhin waren. Ich weiß ja nicht, ob da halt ein Veränderungspotenzial notwendig ist. Oder ob es einfach. Weil oder ob es einfach ausstirbt. Die Zeitungen klagen ja über Verlust, Abonnentenverlust, Rückgang von Werbekunden. Die haben ja schwer zu kämpfen. Ja, aber die haben schwer zu kämpfen, weil sie sich online irgendwie ans Bein pissen, wenn der Google-Bot vorbeikommt und die News indiziert und dann irgendwie die Paywall kommt und wenn du als User-Agent einen Google-Bot anstellst, kannst du wieder lesen und die bauen ja alle nur Scheiße irgendwie. Das meine ich, die müssen sich anpassen. Die können das machen durch, was halt kleine Blogs nicht können, Journalismus, also wirklich Informationen aufarbeiten, richtig umfangreich und nicht nur einfach so eine DPA-Meldung bringen. So, hallo, hier Afrika, 100.000 Tote oder so, sondern mehr aufgearbeitet, was man hat, also ein Service für mich, was mich interessieren würde. So muss ich ja selber die Quellen abchecken und prüfen und gegenlesen, dass die das machen, umfangreich und neutral, vor allem nicht politisch gefärbt, zum Beispiel. Da müssen die hin. Das wäre der Idealzustand, das stimmt. Wobei ich auf jeden Fall, also ich stimme dir dazu, nur ein Argument, was du vorhin kurz gesagt hast, so, das kann der kleine Blog nicht, Das würde ich so vielleicht gar nicht sagen. Er kann es nicht in der Breite und in der Masse, aber ich glaube schon, ja, dass der durch oder dass ein guter Blogger oder sowas schon das ein oder andere Nachrichtenmagazin in den Schatten stellt. Und ich denke, da gibt es auch genug Beweise für. Aber ich weiß, was du meinst und stimme dir grundsätzlich auf jeden Fall zu. Das sind wir im Fuller direkt, so Fullerer Zeitung, das ist ja schon. Ja gut, aber das ist auch wieder so ein CDU-Hausblatt, oder? Ja, total. Das Geile, mein persönliches Highlight ist ja das, wo sie einen Kommentar geschrieben haben zu Norwegen. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall mal ein Ding, was irgendwie hier aus dem lokalen Dunstkreis hochgeschwappt ist. Ne? Das ging ja irgendwie aber bis wie zu. Das ist unglaublich. Was war das? Nee, war das Schirmacher? Nee, wer hat da von. Ich glaube, es ist. Niggemeier. Stefan Niggemeier, genau. Genau. Ja. Also, das ist ja. Und dann ganz viele kleine Blogs. Ja, ja, das ist richtig. Große Zeitungen. In Österreich war das, in der Schweiz. Kriegst du die Story ganz kurz zu sagen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass das nach dem norwegischen Amoklauf gab es hier in der lokalen Zeitung irgendwie einen Kommentar von, war das ein Redakteur oder war das irgendwie ein Gastbeitrag? Das war ein Redakteur. Das war ein Redakteur. Was da aber genau drin war, kriege ich nicht mehr zusammen, weil zum Zeitpunkt, wo ich drauf gucken wollte, war der Original schon weg. Es gab da noch einen Screenshot, den habe ich mir aber nicht genau angeguckt. Und dann kam halt noch irgendwie ein scheideheiliges halbseidenes Klarstellungsstatement hinterher, aber was stand denn im ursprünglichen Artikel drin? Ja, also nach Norwegen, das war ja am Mittwoch oder so, als es passiert ist, und am Freitag kam der Kommentar. Ach, das war dieses hier, der Araber ist schuld, ne? Genau. Und gab noch offiziell gar keine Informationen von der Polizei. Also so null. Das war alles, was auf der Welt an Informationen da war, war reine Spekulation. Ja, da war das. Und dann hat er gesagt, ja, das waren die Araber und die norwegische Gesellschaft ist ja fast selber schuld, weil sie so liberal ist. Und so eine offene Gesellschaft muss halt aufpassen, sonst kommen die bösen Terroristen und bomben alles weg. Aber das, als es am Anfang noch nicht klar war, dass es der Araber war, haben ja ganz, ganz viele gedacht und auch gesagt. Und was war denn der Aufreger? Der konkrete Aufreger war eigentlich nur hier, die sind ja alle selbst schuld, oder? Das war der Aufreger, ja. Das war der Aufreger. Ja, wenn so offen ist, wer keine Überwachungsmaßnahmen fordert und so weiter, der muss halt sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Mit so einem Unterton, da müssen wir in Deutschland aber schön aufpassen. Und das fand ich halt extrem krass, weil der hat auch keine Grundlage da gehabt dafür. Und neben, witzig, Norwegen hat Vorratsdatenspeicherung. Und hat auch nichts gebracht. Und das geht auch voll komplett unter in seinem Kommentar. Ja gut, der war halt einfach fehlplatziert, ne? Weil falsche Annahme, falsches Thema, ne? Aber dass sie schon in der Schublade das haben, obwohl noch keine Fakten da sind, haben die das schon vorgeschrieben. Ja, ich glaube nicht, dass es vorgeschrieben ist. Ich glaube, dass es einfach so mal die im Kopf rumschwirrenden Vorurteile reflexartig aufs Papier gebracht sind. Das mit dem Pavlovschen Hund. Ja, ja. Macht irgendwo bumm und dann fange ich schon an zu sabbern und schreiben einen Kommentar. Tja. Aber so, das war das Schlimmste überhaupt. Das hab ich getwittert. Nur einen Tweet. So nach dem Motto, der dümmste Kommentar kommt aus Fulda. Und dann ging das los wie rein zur Lawine. Stimmt, du warst auch. Von dir habe ich das auch sehr früh gesehen, stimmt. Ich war der Erste, ich war der Erste. Also mir zu verdanken. Aber wenn dann nicht irgendwie so Sixtus und Sascha Lobo und das auch wie Titel hätten, dann hätte ich halt keine Aufmerksamkeit dafür gekriegt. Nee, glaube ich. Ja, deswegen, also es ging auf jeden Fall gut hoch. Aber ja, Pfeifen. Haben sie halt Pech gehabt. Genau. Dann, wenn ich mal auf die Sendungsuhr gucke und sehe, dass wir das Set schon zurückgespielt haben, würde ich doch hier einfach dann so langsam mal ausfaden, weil wir haben hier so die korrekte Stunde wieder voll. Stunde finde ich irgendwie gut. Schon? Ja, Stunde passt. Ging schnell. Ja. Finde ich. Und genau, was können wir als Fazit mitnehmen? Ich würde sagen, wir haben gecheckt, wie es funktioniert. Und genau, das ist gut. Mein Lebensmotto. Ja. Falls wir es irgendwie nicht gecheckt haben sollten, wie es funktioniert und ihr da draußen, falls hier noch jemand zuhören sollte, gecheckt hat, wie es funktioniert, dann würde ich mich doch sehr freuen, irgendwie mal von euch zu hören, sei es im Kommentar im Blog oder als iTunes-Kommentar oder wie auch immer. Tja, das Internet ist irgendwie so für die Interaktion da, und nachdem ich jahrelang nur selbst bei Podcasts rumkommentiert habe, würde ich mich doch freuen, vielleicht den ein oder anderen Kommentator begrüßen zu dürfen. Und ja, der kann mir dann erklären, wie es funktioniert. Das ist so mein Schlusswort, aber das endgültige Schlusswort hat der Gast, der Andi. Tja, was soll ich jetzt sagen? War meine Ehre, dass ich einer der ersten Gäste sein durfte. Ja, wie gesagt, ich bin ja hier am wild zirkulieren, weil so in meiner direkten Umgebung die Leute nicht so den Bock haben. Und ja, mal gucken. Genau, falls sich der ein oder andere Hörer berufen fühlen sollte, auch mal, genau, ich wollte auch, falls der ein oder andere Hörer sich berufen fühlen sollte, auch mal irgendwie was zu erzählen, auch über die Kanäle einfach Kontakt aufnehmen, und dann können wir auch mal eine Sendung machen, denke ich. Das ist eher so das offene Format. Genau, das ist eher so das offene Format, und quatschen dann einfach mal und gucken, wo das hinführt. Ja. Ja. Genau. Dann nehme ich jetzt den Sound raus und wünsche dir noch einen schönen Abend und dem Hörer noch einen schönen Insert-Tageszeit hier. Das ist gut, okay. Jo. Wünsche ich euch auch. Dann bis zum nächsten Mal irgendwann wieder hier im Feed bei den Netzgesprächen.